sein fürs ganze Leben. Füreinander, immer schon wen. Wir kennen uns ewig und drei Tag. Eus erlebt zu zweit Sieg und Niederlag. Fühlt so oft den Bogen überspannt. Unser Freundschaft, die heut stand. Käme der Gauner, sind vielleicht, uns gibt's immer noch da und halt. Wenig was so kalten, all die Jahr, wie der Zusammenhalt von uns zwei. Das ist ein Handvoll Leid, jeder seinen Teil des Wegs, die begleitet.